Kapitel 3 – Vor 50 Jahren auf der Wartburg. »Mama, du wolltest uns doch erzählen, wie Oma und Opa sich kennengelernt haben«, sagte Lisa, als sie auf die Autobahn in Richtung Weimar fuhren. »Und warum ein Taschentuch ein tolles Geschenk für sie ist«, meinte Tim. »Also, die Großeltern haben vor 50 Jahren mit ihren Familien eine Reise durch Thüringen gemacht« und natürlich auch die Wartburg besichtigt. Oma wollte unbedingt auf einem Esel nach oben reiten, aber dann fiel sie hin. Ihr Knie blutete stark. Opa Hans ging zu ihr und gab ihr sein weißes Taschentuch. Als sie sich bedanken wollte, war er schon weg. »Und dann?«, fragte Lisa. »Damals waren die Taschentücher mit Initialen bestickt, HGS«, erklärte ihre Mutter. »HGS?« »Ja, Hans-Georg Schneider.« »Ja, und weiter?« fragte Lisa. »Ja, deine Oma hatte also das Taschentuch mit seinen Initialen. Aber sie wusste nicht, wie er heißt. Dann sind sie weitergefahren nach Weimar und waren da zufällig im gleichen Hotel. Und Opa?« »Na, der fand das Mädchen mit den langen Zöpfen auch sehr sympathisch, aber am nächsten Tag ist er mit seiner Familie abgereist, bevor sie miteinander sprechen konnten.« »Und wann haben sie sich wiedergesehen?« »Ein Jahr später sind die Familien wieder nach Weimar gefahren. Oma hatte das ganze Jahr an den netten jungen Mann mit dem Taschentuch gedacht. Und stellt euch vor, zufällig waren sie wieder zur gleichen Zeit im gleichen Hotel.« »Unglaublich! Und dann haben sie geheiratet?«, fragte Lisa. »Nein, das war alles nicht so einfach. Sie haben sich zwar kennengelernt, aber ein Jahr später konnten sie sich nicht mehr in Weimar treffen, denn 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut. Opa Hans wohnte ja in Köln und Oma Katharina wohnte in Dresden. Da wurden beide durch die Grenze getrennt«, erzählte ihre Mutter. »Und wann haben Sie sich wiedergesehen?«, wollte Tim wissen. Opa Hans war Ingenieur und musste zur Leipziger Messe fahren. Da machte er einen Umweg über Dresden und besuchte Oma Katharina. Sie hatten gehört, dass es eine Möglichkeit gab, nachts über die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zu fahren. »Das war doch gefährlich«, sagte Tim. »Ja, das stimmt. Aber sie haben es zusammen geschafft, über die Grenze in den Westen zu fahren und haben dann in Köln geheiratet. Und weil sie sich durch ein Taschentuch kennengelernt haben, ist ein Taschentuch ein tolles Geschenk«, lachte nun Tim. »Wie romantisch«, meinte Lisa.